Расскажите, откуда произошло название Порто-Нигро? Порто-Нигро. In Trier lassen sich sehr viele interessante historische Bauten finden. Das wohl bekannteste Baudenkmal der Stadt ist die Porta Nigra. Sie stellt für den Besucher den optimalen Start für eine Tour durch Trier dar. Man geht davon aus, dass die Porta Nigra etwa im Jahre 180 nach Christi Geburt von den Römern gebaut wurde. Sie war das nördliche Stadttor des antiken Trier. Ihren Namen hat die Porta Nigra, schwarzes Tor, jedoch erst seit dem Mittelalter. Er kommt wohl von der Farbe, die das Tor im Laufe der Zeit durch Verwitterung und Umwelteinflüsse angenommen hat. Ursprünglich als Nordtor der römischen Stadtbefestigungsmauern erbaut, hat die Porta Nigra im Laufe der Zeit eine wichtige Verteidigungsfunktion übernommen. So hielt sie den Angriffen der Germanen im 3. Jahrhundert stand und schützte so die Stadt. Im Mittelalter soll sich ein Eremit nach seiner Pilgerreise nach Jerusalem in der Porta Nigra niedergelassen und sich dort sogar einmauern lassen haben. Nach seinem Tod wurde er im Erdgeschoss bestattet. Im 18. Jahrhundert wurde die Porta Nigra komplett umgebaut. Im Jahre 1794 wurde das Tor dann von französischen Rebellionstruppen geplündert und weitgehend demontiert.